In seiner britischen Heimat galt Delmer lange als Nazi-Sympathisant, bis er nach seiner Rückkehr 1940 für den deutschen Dienst der BBC arbeitete. Bekannt wurde Delmer durch seine pointierten Meinungsäußerungen und seine Antworten auf die Radioansprachen von Hans Fritzsche, dem Chefkommentator des Deutschen Rundfunks. Fritzsche, Fritzsche, Sie haben was vergessen. Sie haben vergessen, von der zusammengebrochenen englischen Luftoffensive zu sprechen. Sie sprechen ja sonst immer jeden Dienstag von den Engländern, die auf ihrer Insel hocken und zur Entlastung ihrer bolschewistischen Kampfgenossen nichts weiter können als Mauloffensiven loslassen. Sie sind doch sonst immer so rasch bei der Hand, unseren Hörern von den Bombern zu erzählen, die erstens mal von den faulen, degenerierten Plutokratensklaven in Amerika überhaupt nicht gebaut werden, dann im Atlantik vor die deutschen Torpedorohre kommen und elendiglich absaufen und dann, um dann schließlich ohne Erreichung ihrer Angriffsziele abgeschossen zu werden. Auf Delmer, der über hervorragende Deutschlandkenntnisse verfügte, fiel die Wahl, ein Netz von angeblich deutschen Untergrundsendern zu knüpfen. Über die Gründe dafür, neben dem deutschen Dienst der BBC deutschnationale Tarnsender einzurichten, schreibt Delmer in seinen Erinnerungen mit dem Titel »Die Deutschen und ich«. In meinen Augen waren alle Versuche, die Deutschen durch Aufrufe und Kritik zum Aufstand gegen Hitler zu bekehren, eine Verschwendung von Atem und elektrischem Strom. Die Deutschen, davon war ich überzeugt, würden sich derartige Sendungen erst dann anhören und auf sie reagieren, wenn sie überzeugt waren, dass der Krieg verloren war und es für sie besser sei, sich von Hitler abzukehren, als weiterzukämpfen. Wer in dem damaligen Stadium des Krieges die Deutschen zu hitlerfeindlichen Gedanken und Handlungen veranlassen wollte, musste sich des Mittels der Irreführung bedienen. Nun lagen aber Betrug und Irreführung völlig außerhalb der Aufgaben, die die BBC übernehmen konnte und wollte. Man bedurfte zur Irreführung also einer neuen Waffe der psychologischen Kriegsführung. Im Vergleich zu Deutschland, wo das Propagandaministerium bereits eine Fülle von schwarzen Sendern in verschiedenen Sprachen betrieb, die ihre wahre Herkunft verschwiegen, fanden die Briten erst recht spät zu dieser Form der propagandistischen Kriegsführung. Aber dafür wurde die schwarze Propaganda unter Sefton Delmer innerhalb kürzester Zeit zu einer schlagkräftigen Waffe. Delmer hatte sich intensiv mit den deutschsprachigen schwarzen Sendern gegen Hitler beschäftigt, die vor dem Zweiten Weltkrieg und kurz nach Beginn in der Tschechoslowakei und in Frankreich betrieben worden waren. Unter strengster Geheimhaltung entwickelten er und seine Mitarbeiter, die sich nur mit Decknamen anredeten, ein ganzes System von schwarzen Sendern. Der erste war Gustav Siegfried I. Produziert wurden die konspirativen Sendungen nicht in, sondern außerhalb Londons. Auch Delmer erfuhr den genauen Ort erst, als er am 23. Mai 1941, dem Tag des Sendebeginns, zu einem Gebäude in Bedfordshire gebracht wurde, das aussah wie das mehr als komfortable Landhaus eines Londoner Börsenmaklers. Rhododendronbüsche, Kastanien mit breit ausladenden Ästen und einige ehrwürdige Schuppentannen verbargen unseren Blicken einen Rasen, von dem das Klicken von Crocketschlägern herübertönte. »Sind wir hier auch bestimmt richtig?«, fragte ich die Fahrerin. Und noch verwunderter war ich, als ich das Haus betrat. Meinen staunenden Augen boten sich ein glänzender Mahagonitisch mit Büchern und einer Vase voller Schnittblumen, ein großes Sofa und einige Sessel. Eine elegante Treppe führte in die obere Etage, in der vermutlich die Schlafzimmer lagen. Und in der Ecke des Raumes stand ein Flügel, an dem ein hübsches Mädchen saß und eine Melodie spielte, die sich wie Mozarts kleine Nachtmusik anhörte. Nichts deutete darauf hin, dass man in einem Studio des Geheimdienstes war. Eben wollte ich mich mit ein paar entschuldigenden Worten wieder zurückziehen, als das blonde Mädchen vom Flügel aufstand und auf uns zukam. »G3«, fragte sie mit einem so strahlenden und wohlberechnenden Lächeln, dass ich das Gefühl hatte, die Empfangsdame eines Zahnarztes vor mir zu haben. G3 war die Codenummer unserer Einheit. »Wir haben alles für Sie vorbereitet. Würden Sie mir bitte folgen?« Und dann führte sie uns in ein Billardzimmer. Der Billardtisch allerdings war mit Tüchern überdeckt und vor den Fenstern waren die Läden und Vorhänge zugezogen. Unter einem schmalen Streifen ultramodernen, fluoreszierenden Lichts blinkten drei verchromte Mikrofone einladend zu uns herüber.